Abschnitt 4 aus Die drei Musketiere. Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere. Band 2. Von Alexandre Dumas. Übersetzt von August Zoller. Kapitel 4. Die Reise. Um 2 Uhr morgens zogen unsere 4 Abenteurer durch die Barriere Saint-Denis aus Paris. Solange es Nacht war, blieben sie stumm. Unwillkürlich unterzogen sie sich dem Einflusse der Dunkelheit und erblickten überall Hinterhalte. Bei den ersten Strahlen des Tages lösten sich ihre Zungen. Mit der Sonne kehrte ihre Heiterkeit wieder. Es war wie am Vorabend einer Schlacht. Das Herz klopfte in der Brust, die Augen lachten. Man fühlte, dass das Leben, von dem man vielleicht halb scheiden sollte, am Ende doch ein schönes Ding war. Der Anblick der Karawane hatte übrigens etwas Furchtbares. Die Rappen der Musketiere, ihre martialische Tonure, die Gewohnheit der Schwadron, welche die edlen Gefährten der Soldaten regelmäßig marschieren lässt, hätten das strengste Inkognito verraten. Die Bedienten folgten, bis an die Zähne bewaffnet. Alles ging gut, bis Chantilly, wo man gegen 8 Uhr morgens anlangte. Man musste frühstücken und stieg vor einer Herberge ab, die sich durch ein Schild des heiligen Martin darstellend, wie er die Hälfte seines Mantels einem Armen gibt, empfahl. Man schärfte den Lakaien ein, die Pferde nicht abzusatteln und sich zu schleunigem Wiederaufbruche bereitzuhalten. Die 4 Freunde traten in das gemeinschaftliche Wirtszimmer und setzten sich zu Tische. Ein Herr, welcher auf der Straße von Dampmartin angelangt war, saß an demselben Tische und frühstückte. Er fing an, von Regen und schönem Wetter zu sprechen. Die Reisenden antworteten, er trank ihre Gesundheit. Die Reisenden erwiderten diese Höflichkeit. Aber in dem Augenblick, wo Mousqueton ankündigte, die Pferde wären bereit, und man vom Tische aufstand, schlug der Fremde Porthos die Gesundheit des Kardinals vor. Porthos antwortete, er wäre ganz damit einverstanden, wenn der Fremde ebenfalls die Gesundheit des Königs trinken wollte. Der Fremde antwortete, er kenne keinen anderen König als seine Eminenz. Porthos nannte ihn einen Trunkenbold. Der Fremde zog seinen Degen. »Ihr habt eine Albernheit begangen«, sprach Athos, »gleich viel. Jetzt lässt sich nicht mehr zurückweichen. Tötet diesen Menschen und holt uns so schnell als möglich wieder ein.« Und alle 3 bestiegen wieder ihre Pferde und jagten mit verhängten Zügeln davon, während Porthos seinem Gegner versprach, er werde ihm mit allen in der Fechtkunst bekannten Stößen durchbohren. »Die ist der Erste«, sagte Athos nach 500 Schritten. »Aber warum hat dieser Mensch eher Porthos als jeden anderen angegriffen?«, fragte Aramis. »Weil Porthos viel lauter sprach als wir, weshalb er ihn für unseren Führer gehalten hat.« »Ich habe immer gesagt, dieser gaskonische Kadett wäre ein wahrer Brunnen der Weisheit«, murmelte Athos, und die Reisenden setzten ihren Marsch fort. In Beauvais hielt man 2 Stunden an, sowohl um die Pferde ausschnaufen zu lassen, als um Porthos zu erwarten. Als dieser nach Verlauf von 2 Stunden nicht erschien und auch keine Nachricht von ihm eintraf, begab man sich wieder auf den Weg. Eine Meile von Beauvais, an einer Stelle, wo die Straße zwischen 2 Böschungen eingezwängt war, stieß man auf 8 bis 10 Menschen, welche den Umstand benutzend, dass man hier das Pflaster aufgebrochen hatte, aussahen, als arbeiten sie hier, um Löcher zu graben und Kotgeleise anzubringen. Aramis, welche seine Stiefel in diesem künstlichen Schlammloche zu beschmutzen fürchtete, redete sie mit harten Worten an. Athos wollte ihn zurückhalten, es war zu spät. Die Arbeiter fingen an, die Reisenden zu verspotten, und ihre Frechheit brachte den kalten Athos so sehr außer sich, dass er sein Pferd gegen einen von ihnen antrieb. Nun wich jeder dieser Menschen bis zu dem Graben zurück und ergriff eine verborgene Muskete. Aramis wurde von einer Kugel getroffen, die durch seine Schulter drang. Mousqueton von einer anderen, welche im fleischigen Teile der Lende stecken blieb. Mousqueton fiel indessen allein vom Pferde, nicht als ob er schwerer verwundet gewesen wäre. Aber da er die Wunde nicht sehen konnte, so hielt er sich ohne Zweifel für viel gefährlicher verletzt, als er es in der Tat war. »Das ist ein Hinterhalt«, rief D'Artagnan. »Lassen wir unser Zündkraut unverbrannt und vorwärts!« Aramis, so sehr er auch verwundet war, fasste sein Pferd bei der Mähne, und dieses trug ihn mit den anderen fort. Das von Mousqueton holten sie wieder ein und galoppierte ganz allein und in seiner Reihe. »Das gibt uns ein Pferd zum Wechseln«, sagte Athos. »Ein Hut wäre mir lieber«, sprach D'Artagnan. »Der meinige ist von einer Kugel fortgerissen worden. Es ist nur ein Glück, dass der Brief, den ich trage, nicht darin war.« »Bei Gott, Sie werden den armen Porthos töten, wenn er vorüberkommt«, sprach Aramis. »Wenn Porthos auf den Beinen wäre, so müsste er uns bereits eingeholt haben«, sagte Athos. »Meiner Meinung nach hat der Trunkenbold auf dem Kampfplatze den Rausch verloren.« Und man galoppierte noch 2 Stunden lang, obgleich die Pferde so ermüdet waren, dass man befürchten musste, sie werden bald den Dienst versagen. Die Reisenden hatten einen Seitenweg eingeschlagen, in der Hoffnung, auf diese Art weniger beunruhigt zu werden, aber in Crèvecœur erklärte Aramis, er könnte nicht weiterreiten. In der Tat, es hatte seines ganzen Mutes bedurft, den er unter seiner eleganten Form und unter seinen artigen Manieren verbarg, um bis hierher zu gelangen. Jeden Augenblick erbleichte er, und man war genötigt, ihn auf seinem Pferde zu unterstützen. Man hob ihn vor der Türe einer Schenke herab, ließ ihm Bazin, der übrigens bei einem Scharmützel mehr hinderlich als nützlich war, und zog weiter, in der Hoffnung, erst in Amiens Nachtlager zu halten. »Beim Teufel«, sagte Athos, als sie sich auf 2 Herren und auf Grimaud und Planchet zusammengeschmolzen, wieder auf der Straße befanden. »Beim Teufel, ich werde nicht ihr Narr sein und stehe euch dafür, dass mich von hier bis Calais nicht dazu bringen, den Mund zu öffnen oder den Degen zu ziehen. Ich schwöre.« »Schwören wir nicht«, sagte D'Artagnan, »galoppieren wir lieber, wenn es unsere Pferde gestatten.« Die Reisenden drückten ihre Sporen in den Bauch ihrer Rosse, welche, mächtig aufgestachelt, ihre Kräfte wiederfanden. Man langte in Amiens um Mitternacht an und stieg vor der Herberge zur Goldenen Lilie ab. Der Wirt sah aus wie der ehrlichste Mann von der Welt. Er empfing die Reisenden, seinen Leuchter in der einen, die baumwollene Mütze in der anderen Hand. Er wollte die 2 Reisenden jeden in einem vortrefflichen Zimmer einquartieren. Zum Unglück lag jedes von diesen Zimmern am äußersten Ende des Gasthauses. D'Artagnan und Athos weigerten sich hiergegen. Der Wirt antwortete, er hätte keine andere ihrer Exzellenzen würdige Zimmer. Aber die Reisenden erklärten, sie würden in einer gemeinschaftlichen Stube jeder auf einer Matratze schlafen, die man auf den Boden werfen könnte. Der Wirt bestand auf seiner Meinung, die Reisenden gaben nicht nach, und er musste tun, wie sie haben wollten. Sie hatten ihr Bett geordnet und ihre Türe von innen verbarrikadiert, als man von Hofe aus an ihre Läden klopfte. Sie fragten, wer da wäre, erkannten die Stimme ihrer Bedienten und öffneten. Es waren wirklich Planchet und Grimaud. »Grimaud reicht hin, um die Pferde zu bewachen«, sagte Planchet. »Wenn die Herren erlauben, so werde ich mich quer vor ihre Türe legen. Auf diese Art sind sie sicher, dass man nicht bis zu ihnen gelangt.« »Und auf was willst du schlafen?« fragte D'Artagnan. »Hier ist mein Bett«, antwortete Planchet und zeigte ein Bund Stroh. »Komm also«, sprach D'Artagnan, »du hast recht. Das Gesicht des Wirtes will mir nicht zusagen. Es ist zu freundlich.« Planchet stieg durch das Fenster ein und legte sich quer vor die Türe, während sich Grimaud in dem Stalle einschloss, nachdem er zuvor die Versicherung gegeben hatte, er und die Pferde würden um 5 Uhr morgens bereit sein. Die Nacht ging ziemlich ruhig vorüber. Man versuchte es wohl gegen 2 Uhr morgens, die Türe zu öffnen, aber da Planchet plötzlich erwachte und »Wer da?« rief, so antwortete man ihm, man habe sich getäuscht, und zog ab. Um 4 Uhr morgens vernahm man einen gewaltigen Lärmen im Stalle. Grimaud hatte die Hausknechte wecken wollen, und diese schlugen ihn. Als man das Fenster öffnete, sah man den armen Burschen bewusstlos auf der Erde ausgestreckt. Ein Hieb mit der Heugabel hatte ihm den Kopf verletzt. Planchet ging in den Hof hinab und wollte die Pferde satteln. Die Pferde waren reh. Nur das von Grimaud, welches am Tage vorher 5 bis 6 Stunden ohne Herrn gereist war, hätte den Marsch fortsetzen können. Aber infolge eines unbegreiflichen Irrtums hatte der Tierarzt, den man ohne Zweifel holen ließ, um dem Pferde des Wirtes zu Ader zu lassen, dem vom Cremant zu Ader gelassen. Die Sache fing an, beunruhigend zu werden. Alle diese rasch aufeinander folgenden Begebenheiten waren vielleicht das Resultat des Zufalls, aber sie konnten ebenso wohl die Frucht eines Komplottes sein. Athos und D'Artagnan gingen hinaus, während sich Planchet erkundigte, ob man nicht in der Gegend drei Pferde zu kaufen finden könnte. Vor der Türe standen wirklich zwei Pferde gesattelt und gezäunt, frisch und kräftig. Das fügte sich gut. Er fragte, wo die Herren wären. Man antwortete ihm, sie hätten die Nacht in dem Wirtshause zugebracht und bezahlten in diesem Augenblick ihre Zeche. Athos ging hinab, um die Rechnung zu berichtigen, während D'Artagnan und Planchet an der Haustüre stehen blieben. Der Wirt befand sich in einem anderen, nach hinten gelegenen Zimmer. Man bat Athos, dahin zu gehen. Athos trat ohne Misstrauen ein und zog zwei Goldstücke hervor, um zu bezahlen. Der Wirt war allein und saß vor einem Büro, an dem eine von den Schubladen halb offen war. Er nahm das Geld, das ihm Athos darbot, drehte es wiederholt in der Hand und rief plötzlich, es wäre falsch und er würde ihn und seine Gefährten als Falschmünzer in Verhaft nehmen lassen. »Schurke«, sprach Athos gegen ihn vorrückend, »ich werde dir die Ohren abschneiden.« Aber der Wirt bückte sich, nahm zwei Pistolen aus einer von den Schubladen und richtete sie, um Hilfe rufend, gegen Athos. In demselben Augenblick traten vier bis an die Zähne bewaffnete Männer durch die Seitentüren ein und warfen sich auf Athos. »Ich bin verloren«, schrie Athos mit der vollen Gewalt seiner Lunge. »Staub aus, D'Artagnan! Stich an! Stich an!« Und er drückte seine beiden Pistolen ab. D'Artagnan und Planchet ließen sich diesen Zuruf nicht wiederholen. Sie machten die zwei Pferde, welche vor der Türe standen, los, sprangen in den Sattel, stießen ihnen die Sporen in den Leib und jagten im stärksten Galopp davon. »Weißt du, was aus Athos geworden ist?« fragte D'Artagnan im Laufe. »Ach, gnädiger Herr«, erwiderte Planchet, »ich habe zwei auf seine Schüsse fallen sehen, und bei dem Blicke, den ich noch durch die Glastüre warf, kam es mir vor, als fuchtelte er mit den anderen.« »Braver Athos«, murmelte D'Artagnan. »Wenn ich bedenke, dass man ihn so im Stiche lassen muss. Übrigens erwartet uns vielleicht 10 Schritte von hier dasselbe Schicksal. Vorwärts, Planchet, vorwärts! Du bist ein wackerer Bursche.« »Ich habe es euch gesagt, gnädiger Herr«, antwortete Planchet. »Die Pikarden erkennt man erst beim Gebrauche. Übrigens bin ich hier in meiner Heimat, und das feuert mich an.« Beide spornten auf das Schönste und gelangten in einem Zuge nach Saint-Omer. Hier ließen sie ihre Pferde ausschnaufen, wobei sie aus Furcht vor irgendeinem Unfalle die Zügel um den Arm schlangen und aßen, vor der Türe stehend, einen Bissen aus der Faust, wonach sie ihren Marsch wieder fortsetzten. 100 Schritte vor den Toren von Calais stürzte das Pferd von D'Artagnan. Es war unmöglich, dasselbe wieder auf die Beine zu bringen. Das Blut lief ihm aus der Nase und aus den Augen. Es war noch das von Planchet übrig, aber dieses stand stille, und man konnte es nicht einen Schritt mehr weiter treiben. Zum Glücke waren sie, wie gesagt, nur noch 100 Schritte von der Stadt entfernt. Sie ließen die beiden Rosse auf der Landstraße und liefen nach dem Hafen. Planchet machte seinen Gebieter auf einen Herrn aufmerksam, der eben mit seinen Bedienten ankam und nur 50 Schritte vor ihnen ging. Sie näherten sich rasch diesem Herrn, der große Eile zu haben schien. Seine Stiefeln waren mit Staub bedeckt, und er fragte, ob er nicht sogleich nach England überfahren könnte. »Nichts wäre leichter«, antwortete der Patron eines segelfertigen Schiffes. »Aber diesen Morgen ist ein Befehl eingetroffen, niemand ohne ausdrückliche Erlaubnis des Herrn Kardinals passieren zu lassen.« »Ich habe diese Erlaubnis«, sagte der Herr, ein Papier aus seiner Tasche ziehend. »Hier ist sie. So lass sie vom Hafengouverneur unterzeichnen und gönnt mir den Vorzug vor den anderen Schiffen.« »Wo kann ich den Gouverneur finden?« »In seinem Landhause.« »Und wo liegt dieses?« »Eine Viertelmeile von der Stadt.« »Ihr seht es dort, am Fuße jener Anhöhe mit dem Schieferdache.« »Gut«, rief der Herr und schlug von seinem Bedienten gefolgt den Weg nach dem Landhause des Gouverneurs ein. D'Artagnan und Planchet folgten dem Herrn in einer Entfernung von 500 Schritten. Sobald sie vor der Stadt waren, beschleunigte D'Artagnan seine Schritte und holte den Herrn ein, als er eben in ein kleines Gehölze eintrat. »Mein Herr«, sprach D'Artagnan, »ihr scheint mir große Eile zu haben, im höchsten Maße. Ich bin hierüber in Verzweiflung, denn da ich ebenfalls große Eile habe, so wollte ich euch um einen Dienst bitten.« »Um welchen?« »Mich vorausgehen zu lassen. Ich habe 60 Meilen in 24 Stunden zurückgelegt und muss morgen Mittag in London sein.« »Ich habe denselben Weg in 40 Stunden gemacht und muss morgen früh um 10 Uhr in London sein.« »Ich bin in der Verzweiflung, mein Herr. Aber da ich zuerst angekommen, werde ich nicht als Zweiter gehen.« »Es tut mir unendlich leid. Ich bin als Zweiter angekommen, aber ich werde zuerst gehen.« »Im Dienste des Königs«, sprach der Herr. »In meinem Dienste«, antwortete D'Artagnan. »Aber es scheint mir, ihr sucht einen garstigen Streit mit mir anzufangen.« »Beim Teufel, wie soll es anders sein?« »Was verlangt ihr von mir?« »Wollt ihr es wissen?« »Allerdings.« »Nun, ich verlange den Befehl, den ihr bei euch tragt, insofern ich keinen habe und doch desselben notwendig bedarf.« »Ihr scherzt hoffentlich.« »Ich scherze nie.« »Lasst mich ziehen. Ihr kommt nicht von der Stelle.« »Mein braver junger Mann, ich werde euch den Schädel zerschmettern.« »Holla! Leblanc, meine Pistolen.« »Planchet«, sagte D'Artagnan, »übernimm du den Bedienten, ich nehme den Herrn.« Durch die erste Tat ermutigt, sprang Planchet auf Leblanc, warf ihn stark und kräftig, wie er war, auf den Boden und setzte ihm das Knie auf die Brust. »Macht euer Geschäft ab, gnädiger Herr«, sagte Planchet. »Ich bin mit dem Meinigen fertig.« Dies gewahrend, zog der Unbekannte seinen Degen und fiel gegen D'Artagnan aus, aber er hatte es mit einem gewaltigen Gegner zu tun. In 3 Sekunden brachte ihm D'Artagnan 3 Degenstöße bei. Bei jedem Stoße sagte er, »Einen für Athos, einen für Porthos, einen für Aramis.« Beim 3. Stoße stürzte der Unbekannte wie eine träge Masse zur Erde. D'Artagnan hielt ihn für tot oder wenigstens für ohnmächtig und näherte sich ihm, um den Befehl zu nehmen, aber in dem Augenblicke, wo er die Hand ausstreckte, um ihn zu suchen, brachte ihm der Verwundete, der seinen Degen nicht losgelassen hatte, einen Stich in die Brust bei und rief, »Einen für euch und einen für dich! Wer zuletzt lacht, lacht am besten«, schrie D'Artagnan wütend und spießte ihn mit einem 4. Stoße durch den Bauch an den Boden. Diesmal schloss der Fremde, ohnmächtig geworden, die Augen. D'Artagnan durchsuchte die Tasche, in welche er ihn hatte den Überfahrtsbefehl stecken sehen, und ergriff ihn. Er war auf den Namen des Grafen von Vardet ausgestellt. Einen letzten Blick auf den schönen jungen Mann werfend, der kaum 25 Jahre alt sein mochte und den er hier auf der Erde ausgestreckt, des Bewusstseins beraubt, vielleicht gar tot zurücklassen musste, seufzte er über das seltsame Geschick, welches die Menschen dahin bringt, dass sie einander zerstören im Interesse von Leuten, die ihnen fremd sind und denen ihr Dasein häufig ganz unbekannt ist. Bald aber wurde er seiner Betrachtungen durch Leblanc entzogen, der ein furchtbares Jammergeschrei ausstieß und mit aller Gewalt um Hilfe rief. Planchet fasste ihn bei der Gurgel und schnürte sie ihm aus Leibeskräften zusammen. »Gnädiger Herr«, sagte er, »solange ich ihn so halte, wird er sicherlich nicht schreien, das weiß ich gewiss, aber sobald ich ihn loslasse, wird er wieder zu kreischen anfangen. Es ist ein Normann, und die Normannen sind hartnäckige Burschen.« Leblanc suchte wirklich, so gepresst er auch war, einige Töne von sich zu geben. »Warte«, sprach D'Artagnan, nahm sein Taschentuch und knebelte ihn. »Nun wollen wir ihn an einen Baum binden«, sagte Planchet. Dies wurde gewissenhaft ausgeführt. Dann schleppte man den Grafen von Vardet in die Nähe seines Bedienten, und da die Nacht bereits einbrach und beide, der Verwundete und der Geknebelte, sich mehrere Schritte in einem Gehölze befanden, so mussten sie offenbar bis am anderen Tage hier bleiben. »Und nun zum Gouverneur«, rief D'Artagnan. »Es scheint mir, ihr seid verwundet«, sagte Planchet. »Das ist jetzt von keiner Bedeutung. Wir wollen uns mit dem Dringenderen beschäftigen und dann nach der Wunde fragen, die mir übrigens durchaus nicht gefährlich zu sein scheint. und beide eilten mit großen Schritten nach dem Landhause des würdigen Beamten. Man kündigte den Grafen von Vardé an. D'Artagnan wurde eingeführt. »Ihr habt einen von dem Kardinal unterzeichneten Pass?« sagte der Gouverneur. »Ja, mein Herr, hier ist er.« »Ah, ah, er ist in Ordnung und mit guten Empfehlungen versehen«, sprach der Gouverneur. »Das ist ganz einfach«, erwiderte D'Artagnan. »Ich gehöre zu seinen getreuesten Anhängern.« »Es scheint, seine Eminenz will irgendjemand verhindern, nach England zu kommen.« »Ja, einen gewissen D'Artagnan, einen Berner Edelmann, der mit 3 von seinen Freunden in Paris abgereist ist, in der Absicht, sich nach London zu begeben.« »Kennt ihr ihn persönlich?« sagte der Gouverneur. »Wen?« »Diesen D'Artagnan.« »Sehr gut.« »Gebt mir ein Signalement von ihm.« »Nichts leichter.« D'Artagnan gab Zug für Zug das Signalement des Grafen von Vardé. »Hat er einen Begleiter?« fragte der Gouverneur. »Ja, einen Bedienten namens Lauban. Man wird auf sie Acht haben, und wenn man ihrer habhaft wird, mag seine Eminenz ruhig sein. Sie sollen unter sicherem Geleite nach Paris zurückgeführt werden.« »Wenn ihr dies tut, mein Herr Gouverneur«, sprach D'Artagnan, »werdet ihr euch ein großes Verdienst um den Kardinal erwerben.« »Ihr seht ihn wohl bei eurer Rückkehr, mein Herr Graf?« »Ohne Zweifel.« »Sagt ihm, ich bitte euch, ich sei sein getreuer Diener. Ich werde nicht verfehlen, dies zu tun.« Erfreut über diese Versicherung, visierte der Gouverneur den Pass und stellte ihn D'Artagnan zu. D'Artagnan verlor keine Zeit mit unnützen Komplimenten, verbeugte sich vor dem Gouverneur, dankte ihm und ging weg. Sobald er mit Planchet aus dem Hause war, setzten sie sich in raschen Lauf, machten einen langen Umweg, um das Gehölz zu vermeiden, und gelangten durch ein anderes Tor nach der Stadt zurück. Das Schiff war immer noch zur Abfahrt bereit. Der Patron wartete am Hafen. »Nun, wie steht es?« sagte er, sobald er D'Artagnan gewahr wurde. »Hier ist der visierte Pass«, antwortete dieser. »Und der andere Herr?« »Er wird heute nicht mehr abreisen«, sprach D'Artagnan. »Aber seid ruhig, ich bezahle die Überfahrt für uns beide.« »In diesem Fall zu Schiffe«, sprach der Patron. »Zu Schiffe«, wiederholte D'Artagnan, und er sprang mit Planchet in den Nachen. 5 Minuten nachher waren sie an Bord. Es war höchste Zeit. Sie befanden sich kaum eine halbe Meile in See, als D'Artagnan eine Flamme bemerkte und einen Knall hörte. Es war der Kanonenschuss, der das Schließen des Hafens ankündigte. Nun musste man sich endlich mit der Wunde von D'Artagnan beschäftigen. Zum Glück war sie, wie er selbst gedacht hatte, nicht gefährlich. Die Degenspitze hatte eine Rippe getroffen und war von ihm beinahe abgeglitten. Überdies hatte sich das Hemd an die Wunde festgeklebt, und so waren aus dieser nur einige Tropfen Blutes hervorgedrungen. D'Artagnan fühlte sich in höchstem Maße von der Anstrengung ermattet. Man breitete ihm eine Matratze auf dem Verdeck aus. Er warf sich darauf und entschlummerte. Am anderen Morgen bei Tagesanbruch befand er sich noch 3 bis 4 Meilen von der Küste von Frankreich entfernt. Der Wind war in der ganzen Nacht sehr schwach gewesen, und man hatte eine kleine Strecke zurückgelegt. Um 2 Uhr ging das Schiff in dem Hafen von Dover vor Anker. Um 2:30 setzte D'Artagnan den Fuß auf den Boden von England und rief: »Endlich bin ich hier!« Aber damit war es noch nicht genug. Man musste London erreichen. In England war die Post ziemlich gut bedient. D'Artagnan und Planchet nahmen jeder einen Klepper. Ein Postillon ritt voraus. In 4 Stunden langten sie vor den Toren der Hauptstadt an. Der Herzog befand sich mit dem König auf der Jagd. D'Artagnan kannte London nicht. D'Artagnan verstand kein Wort Englisch, aber er schrieb den Namen Buckingham auf ein Papier und jedermann zeigte ihm das Hotel des Herzogs. D'Artagnan fragte nach dem ersten Kammerdiener Buckinghams, der ihn auf allen seinen Reisen begleitet hatte und vollkommen Französisch sprach. Er sagte ihm, er komme von Paris in einer Angelegenheit, bei der es sich um Leben und Tod handle und müsse seinen Herrn zugleich sprechen. Die Sicherheit, mit der D'Artagnan sein Verlangen ausdrückte, überzeugte Patrice, so hieß dieser Minister des Ministers. Er ließ 2 Pferde satteln und übernahm es, den jungen Garde zu führen. Planchet hatte man steif wie ein Rohr von seinem Rosse herabgehoben. Die Kräfte des armen Burschen waren völlig erschöpft. D'Artagnan schien von Eisen. Man kam in dem Schlosse an und zog hier Erkundigungen ein. Der König und Buckingham waren auf der Beize in einem 2 bis 3 Meilen von da entfernten Moore. In 20 Minuten befand man sich an der bezeichneten Stelle. Bald hörte Patrice die Stimme seines Herrn, der seinen Falken zurückrief. »Wen soll ich, mein Lord Herzog, ankündigen?« fragte Patrice. »Den jungen Mann, der eines Abends auf dem Port Neuf bei der Samaritain Händel mit ihm gesucht hat.« »Eine sonderbare Empfehlung. Ihr werdet sehen, dass sie so viel wert ist als irgendeine andere.« Patrice setzte sein Pferd in Galopp, erreichte den Herzog und kündigte ihm in den soeben erwähnten Worten einen Boten an, der seiner hatte. Buckingham erkannte D'Artagnan sogleich, und da er vermutete, dass in Frankreich etwas vorging, wovon man ihn in Kenntnis setzen wollte, so nahm er sich nicht die Zeit zu fragen, wo derjenige wäre, der ihm Kunde brächte, sondern galoppierte, da er von Ferne die Uniform der Garden erkannt hatte, gerade auf D'Artagnan zu. Patrice hielt sich aus Diskretion entfernt. »Es ist der Königin doch kein Unglück widerfahren«, rief Buckingham. Alle seine Gedanken, seine ganze Liebe in dieser Frage verbreitend. »Ich glaube nicht. Aber ich bin der Überzeugung, dass sie eine große Gefahr läuft, der eure Herrlichkeit allein sie entziehen kann.« »Ich«, rief Buckingham, »sollte ich so glücklich sein, ihr in irgendeiner Beziehung nützen zu können? Sprecht! Sprecht!« »Nehmt diesen Brief«, sagte D'Artagnan. »Diesen Brief? Von wem kommt ihr?« »Von Ihrer Majestät, wie ich glaube.« »Von Ihrer Majestät«, sprach Buckingham und erbleichte dergestalt, dass D'Artagnan meinte, er würde in Ohnmacht fallen. Er erbrach das Siegel. »Woher dieser Riss?« fragte er und zeigte D'Artagnan eine Stelle, wo er durchbohrt war. »Ach, ach«, rief D'Artagnan, »ich hatte das nicht gesehen. Der Degen des Grafen von Vardet wird dieses schöne Loch gemacht haben, als er mir in die Brust stieß.« »Ihr seid verwundet?« fragte Buckingham. »Oh, nichts«, erwiderte D'Artagnan, »eine Schramme.« »Gerechter Himmel, was habe ich gelesen?« rief der Herzog. »Patrice, bleibe hier, oder vielmehr, suche den König auf, wo er auch sein mag, und sage seiner Majestät, dass ich mich zu entschuldigen bitte, aber eine Angelegenheit von höchstem Belang rufe mich nach London zurück. Kommt, Herr, kommt!« Und beide schlugen im Galopp den Weg nach der Hauptstadt ein. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jessi Dessau-Roßlau im Februar 2026.